Es ist mir so ein Vorrecht, hier bei euch wieder zu sein. Ah, bei euch, obwohl ich ja hier bei uns in Brasilien in meinem Wohnzimmer sitze, aber dennoch fühle ich mich so verbunden mit euch. Herzlichen Dank, mein lieber Gerd. Es war wunderschön, wie du auch den lieben Wolfhard geehrt hast. Ein Mann, den ich mit ganzem Herzen schätze, von ganzem meinem Herzen. Und ich habe heute wieder mit Debbie geredet. Wir waren heute kurz laufen zusammen. Und meine liebe Debbie hat gesagt, aber weißt du, Reinhard, sie hat zu mir gesagt, weißt du, Liebling, Deutschland ist doch unser Platz. Und ich habe gesagt, nein, Brasilien ist jetzt unser Platz. Wir haben die Kinderheime hier, wir haben noch große Visionen, noch viele Kinderheime zu bauen. Aber unser Herz schlägt so für den deutschsprachigen Raum Europas. Das ist schwer zum Glauben. Und ich habe heute zu Debbie etwas gesagt, was ich mir sehr gut vorstellen kann, dass in relativ naher Zukunft wir zwei Wohnsitze haben. Nämlich einen bei euch und einen hier bei uns. Also ich kann das wirklich in meinem Herzen irgendwie schon sehen. Es ist ja heutzutage die Welt sehr klein geworden. Man kann hier überall schnell hinkommen. Und ich möchte einfach ein Wort mitteilen jetzt für euch, was ich auf meinem Herzen sehr stark habe. Die, die mich kennen, die mich gut kennen und auch nicht so gut kennen, die mir etwas nachfolgen, die wissen ja, dass ein Thema mir besonders am Herzen liegt. Und das ist das vollbrachte Werk des Kreuzes Jesu Christi. Das ist der neue Bund, den Bund, den Gott mit Jesus und dadurch auch mit uns geschlossen hat. Das ist etwas, was mein Leben so radikal verändert hat, auf eine gute Art und Weise. Das ist etwas, was die Frucht in meinem Dienst so multipliziert hat. Das ist etwas, was die Qualität in meinem eigenen Leben auch so multipliziert hat. Und ich kann mir nicht vorstellen, in meinem Leben irgendwann zurückzugehen zu einer Vermischung zwischen dem alten Bund und dem neuen Bund zu leben. Weil einfach alles, was ich erlebe mit Gott, so real ist und so herrlich ist und so ergreifbar ist. Und mein Herz ist jeden Tag so einfach so voll von dem, was Jesus für mich am Kreuz getan hat. Ich bin in der Nacht wach geworden um 3 Uhr nachts und ich spürte einfach, dass ich aufstehen sollte. Ich bin aufgestanden und ich habe den Rest der Nacht einfach nur in der Gegenwart Jesu verbracht. Und es war so herrlich, so unbeschreiblich. Keine Müdigkeit, keine Traurigkeit, nur Freude. Ich habe um 6 Uhr in der Früh gesagt, Herr, ich muss jetzt irgendwas tun, weil mein Herz explodiert vor Freude. Es ist kaum körperlich, kaum mehr diese riesengroße Freude zu ertragen. Und ich möchte jetzt zumindest heute Nachmittag und am Abend über das Gebet des neuen Bundes reden, wie das Verständnis des neuen Bundes auch das beeinflusst, wie wir beten. Aber wie ich euch versprochen habe, ich möchte kurz zuvor auch auf einige Fragen eingehen. Ich habe mir die Fragen immer noch nicht durchgelesen, ich habe sie mir ausgedruckt, aber ich schaue sie einfach spontan an. Da schreibt jemand, lieber Reinhard, ich habe dein Buch Leben ohne Begrenzungen gelesen. Du schreibst in zwei Kapiteln über das Vaterunser. Es fällt mir schwer, das anzuwenden. Okay, darüber werden wir lernen. Also die Frage brauchen wir nicht beantworten. Das werden wir ja genauestens darauf eingehen. Fragen an Reinhard Hirtler. Wie würden Sie das Gleichnis der 10 Jungfrauen von Matthäus 25 auslegen? Falls es damit zu tun hat, jederzeit voll des Heiligen Geistes zu sein, wie kann man darüber sicher sein, dass man das auch wirklich ist? Sehr gute Frage. Ich denke, die Frage, die sollte Gerd beantworten. Der ist bestimmt ein besserer Experte als ich in der Auslegung der Gleichnissen. Aber für mich ist das Christenleben nicht kompliziert. Für mich ist alles simpel. Alles, was ich tue in meinem Christenleben, ist eine Reaktion auf das vollbrachte Werk des Kreuzes. Das heißt, ich brauche mich nicht anstrengen, um voll des Heiligen Geistes zu sein. Ich gebe einfach, ich reagiere darauf, was Christus für mich am Kreuz vollbracht hat. Und er hat den Heiligen Geist in mein Herz gelegt. Und solange ich auf das reagiere, was Gott bereits für mich am Kreuz getan hat, ist für mich diese Frage eigentlich nicht eine Frage, die ich mir stelle. Ich denke, das ist wahrscheinlich keine befriedigende Antwort. Aber okay. Philipper 2, Vers 12. Arbeitet deine Errettung mit Furcht und Zittern aus. Bedeutet das nicht, dass wir daran arbeiten müssen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und ich finde wiederum, das ist nämlich nur diese Bibelstelle, die ist nur jetzt teilweise zitiert worden hier in dieser Frage. Hier ist nur der erste Teil des Verses zitiert worden. Arbeit eure Rettung mit Furcht und Zittern aus. Und dann steht, bedeutet das nicht, dass wir daran arbeiten müssen. Aber es geht ja weiter. Paulus spricht ja weiter. Er sagt, denn er ist es, der in euch wirkt, das Wollen und das Vollbringen. Wiederum, es ist, wir müssen weg von dieser Vorstellung, von dieser Idee, von diesem verkrampften Christenleben, dass es davon abhängt, was wir tun. Es hängt davon ab, wie wir reagieren auf das, was Christus am Kreuz für mich getan hat. Wir arbeiten unsere Errettung mit Furcht und Zittern aus, weil er es ist, der in uns wirkt. Wiederum, mein Ausarbeiten meiner Rettung ist nichts anderes als ein Reagieren auf das, was er in mir tut. Er wirkt in mir drinnen, das Wollen und das Vollbringen. Und Paulus sagt ja auch im selben Brief, im Philipperbrief, sagt er Folgendes. Ich bin gewiss, dass er, der das gute Werk begonnen hat, es auch vollenden wird. Wir lesen so viele religiöse Sachen in die Bibel hinein, weil wir nicht verstanden haben, wie herrlich das vollbrachte Werk unseres Herrn Jesus Christus ist. Er hat das Werk begonnen, er wird das Werk vollenden und alles, was ich tue, ich gebe mich ihm hin und dem, was er am Kreuz für mich getan hat. Das ist mein Ausarbeiten meiner Rettung, indem ich mich einfach ihm hingebe. Heute Nachmittag werde ich weitere Fragen beantworten. Wenn wir alle Fragen durchgehen, dann bleibt einfach nicht mehr genügend Zeit. Und es sind so viele Fragen, ich weiß nicht, ob ich alle Fragen beantworten könnte. Ich möchte nur kurz hier etwas hier zeigen, nur einen kurzen Hinweis, weil ich so froh bin darüber. Und zwar, es gibt ein Buch, das heißt Reinis Besuch im Himmel und ein zweites Buch, Reinis zweiter Besuch im Himmel. Das ist ein Erlebnis, die ich selbst mit Jesus gehabt habe im Himmel. Und diese Bücher könnt ihr über die Gemeinde auf dem Weg, den Aufbruch Verlag in Berlin jederzeit haben, wenn ihr daran Interesse habt. Okay, machen wir jetzt weiter mit unserer Lehre, mit dem, was der Herr mir aufs Herz gelegt hat. Zuerst möchte ich einmal Folgendes sagen. Ihr seid völlig frei, mit mir nicht übereinzustimmen. Okay, diese Freiheit gebe ich euch mal. Ich gebe euch die Freiheit, einmal zu sagen, also was der Reinhard hier die letzten zwei Tage gelehrt hat, das muss ich schon sagen, da bin ich nicht mit dem übereins. Diese Freiheit habt ihr. Das Recht gebe ich euch sehr gerne. Mir ist völlig bewusst, dass Dinge, die ich wahrscheinlich heute Nachmittag und heute Abend lehre und wahrscheinlich auch morgen weitermache, dass viele Dinge bestimmt herausfordernd sind. Das ist mir auch völlig bewusst. Und ich werde euch sagen, warum. Wenn wir etwas Gewisses auf eine gewisse Art und Weise gemacht haben, weil es jahrhundertelange Tradition war, dann ist es sehr schwer, plötzlich diesen Traditionen abzusagen und etwas Neues zu ergreifen. Das sehen wir durch die ganze Kirchengeschichte hindurch. Das war immer so. Und im Grunde genommen ist es ja nicht etwas Neues, sondern es ist eigentlich so, was verloren gegangen ist. Ich möchte nicht sagen, dass jetzt wir neue Dinge entdeckt haben, denn die sind ja nicht neu. Das vollbrachte Werk des Kreuzes ist doch 2000 Jahre alt. Nur es ging leider in der Kirchengeschichte leider verloren. Und wenn wir über Beten reden, und ich bin ein Mann, der das Gebet liebt, ich liebe es zu beten, ich fühle mich nicht wohl, wenn ich nicht 2-3 Stunden mindestens jeden Tag Zeit für Gebet habe. Das hört sich jetzt vielleicht extrem und radikal an, aber ich fühle mich einfach nicht wohl. Ich liebe es, Zeit im Gebet zu verbringen. Ich liebe es, wenn alle noch schlafen, aufzustehen und in der Ruhe und Stille Zeit mit Gott zu verbringen. Und die Frage ist nicht, ob wir beten sollen. Das stellt sich ja kein Christ. Jeder Christ weiß, dass wir beten sollen. Jede Religion betet. Es gibt keine Religion, wo Gebet nicht ein Teil der Religion ist. Und ich bin zu der persönlichen Überzeugung gekommen, dass in der Gemeinde Jesu Christi jetzt global gesehen und generell gesehen, ich bin sehr bewusst, dass ich das jetzt sehr generalisiere, aber dennoch, ich bin in sehr vielen Ländern dieser Welt herumgereist, ich war in über 70 Ländern dieser Welt, ich habe in vielen Ländern das Evangelium gepredigt, Gemeinden besucht und global, das was ich kenne, ist es so, dass das Problem nicht ist, dass Christen nicht genug beten, sondern das Problem ist, dass Christen nicht richtig beten. Wie kann ich das jetzt so sagen? Schau, es gibt den alten und den neuen Bund. Ich kann jetzt darüber nicht näher eingehen, weil wir nicht Zeit haben. Es gibt da genügend Lehre von mir, auch im Internet. Es gibt auch das Buch Leben im neuen Bund und das Nachfolgebuch Leben ohne Begrenzungen. Aber der alte Bund ist ganz anders als der neue Bund. Das ist das, was wir verstehen müssen. Wir leben nicht im alten Bund. Wir leben nicht in dem Bund, den Gott mit dem Volk Israel gemacht hat. Wir leben mit dem Bund, den Gott mit Jesus Christus und dadurch auch mit uns geschlossen hat. Der ist völlig anders, der ist anders aufgebaut, da gibt es andere Spielregeln und der wird ganz anders gehandhabt. Und wenn wir schauen eigentlich, woher die meisten Ansätze, oder die meisten Lehren stammen, die wir in der Gemeinde über Gebet haben im Großen und Ganzen, dann stammen sie nämlich aus dem Alten Bund. Wir haben Muster genommen aus dem Alten Bund und haben sie dann übersetzt in unser heutiges Leben. Und das ist nach meinem Verständnis, nach meinem heutigen Verständnis, habe ich nicht immer so gesehen, aber das ist nach meinem heutigen Verständnis ein großer Fehler. Warum ist das ein großer Fehler? Weil, wenn wir nicht richtig beten, haben wir folgendes Problem. Unser Gebetsleben wird mehr Pflicht als Freude. Unser Gebetsleben wird mehr Frust als Spaß. Freunde, wenn ich euch sage, dass eine der größten Freuden in meinem Leben das Gebet ist, dann sagen viele Christen zu mir, sagen, aber Reinhard, ich tue mir so schwer beim Beten. Für mich ist es so eine Plage, für mich ist es so eine Qual. Wenn ich dir heute jetzt ganz ehrlich und offen sage, meine Frau könnte das bestätigen, wenn ich dir sagen würde, dass es für mich eine Freude ist, eine richtige Freude, 2, 3, 4, 5 Stunden im Gebet zu verbringen, dann sind viele Christen erstaunt und sagen, ja, wie geht das dann? Das ist doch eine harte Anstrengung. Der Reinhard, der muss doch die Salbung oder die Gabe der Fürbitte haben. Nein, ich habe nur gelernt, dass wenn wir lernen, so zu beten, wie Gott es für uns im neuen Bund geplant hat, was ganz anders ist als im alten Bund, dann wird das Beten von einer Pflicht zu einer wirklichen Freude. Und wisst ihr, ich habe so ein Erlebnis gehabt, wo Gott zu mir Folgendes gesagt hat. Und ich möchte diese Aussage mal wertfrei weitergeben. Es ist ja immer so, Erlebnis ist ein Erlebnis. Und das ist mir auch klar. Ich sage ja auch nie, dass Erlebnisse, die ich mit Gott erlebt habe, ich sage ja nicht, dass das absolute Wort Gottes ist. Das sage ich absolut nie. Nur, es waren Erlebnisse, die mein Leben geprägt haben. Und ich hatte so ein Erlebnis mit Gott, wo Gott eines zu mir Folgendes sagte. Er sagte, Reinhard, den ganzen Tag lang versuchen meine Kinder, mich im Gebet zu überzeugen, ihnen so viele Dinge zu geben. Aber sie merken gar nicht, dass ich den ganzen Tag lang sie versuche zu überzeugen, dass ich ihnen bereits alles gegeben habe in Christus. Lass mich das noch einmal sagen. Den ganzen Tag lang versuchen meine Kinder im Gebet, mich davon zu überzeugen, ihnen so viele Dinge zu geben. Aber sie merken gar nicht, dass ich den ganzen Tag über versuche, sie zu überzeugen, dass ich ihnen in Christus bereits alles gegeben habe. Nehmen wir nur mal eine Bibelstelle her. 2. Petrus Kapitel 1, Vers 3. Durch seine göttliche Kraft hat er uns alles geschenkt. Nicht wird geben. Hat er uns alles geschenkt, das wir zum Leben und zur Gottseligkeit brauchen durch die Erkenntnis seiner selbst. Wenn ich diese einzige Bibelstelle nehme, es gibt viele andere, wenn ich diese einzige Bibelstelle nehme und mir dann schaue, wie wenig Christen das eigentlich erleben. Wenn Gott mir bereits alles gegeben hat zum Leben, und das Wort Leben im Griechischen, das Wort Zoe, das bedeutet Leben im Überfluss, das bedeutet Leben über dem Durchschnitt, es bedeutet ein überschwängliches Leben. Und meine Frage, die ich mir jahrelang gestellt habe, auch als Christ und als Pastor, immer wieder, irgendwo stimmt da irgendetwas nicht. Wenn Gott seinen Kindern alles gegeben hat, was sie brauchen, um dieses herrliche, siegreiche, überschwängliche Leben zu leben, warum erleben das dann so wenige? Warum sind Wunder die Ausnahme und nicht die Normalität? Warum sind gewaltige Herrlichkeiten Gottes, die wir erleben, die Ausnahme und nicht die Normalität? Und diese Frage habe ich mir immer wieder gestellt und die hat mein Herz einfach nicht zur Ruhe kommen lassen. Und ich habe mich auf diese Suche begeben, wo ich gesagt habe, Herr, wenn du das so in dein Wort geschrieben hast, aber es so wenige erleben, dann muss sich doch irgendetwas ändern. Es muss irgendwo etwas nicht ergriffen worden sein von uns. Und ich habe begonnen, den Herrn immer wieder einfach zu suchen in dem Verlangen, ich will diese Dinge wirklich erleben, ich will diese Dinge auch nicht nur in meinem Kopf wissen und auch nicht nur in meinem Herz wissen. Ich will diese Dinge erleben. In meinem alltäglichen Leben will ich diese Dinge erleben. Und wisst ihr, eins ist mir völlig klar. Die Dinge im Neuen Bund praktisch anzuwenden, die sind sehr schwer für viele von uns. Weil wenn du jahrzehntelang etwas anders angewandt hast und plötzlich merkst du, dass wir etwas anders anwenden sollen, dann ist das ein sehr schwieriger Prozess. Das weiß ich, das ist mir völlig klar. Und die Bibel spricht im Römer Kapitel 12 davon, im Römer 12, dass wir unsere Sinne erneuern müssen. Und dieses Erneuern unserer Sinne ist kein einfacher Prozess. Weil unsere Gedanken, die sind ja auf ein gewisse Gleise gelenkt worden, auf diese Gleise, wo wir jahrzehntelang gefahren sind. Und jetzt sollen wir plötzlich ganz anders zu denken beginnen. Und dieser Prozess, der ist nicht einfach. Aber es ist ein Prozess, der sich lohnt. Darum sagt der Schreiber des Hebräusbriefes, ich denke, es war Paulus, aber das ist nicht wichtig, darum sagt der Schreiber des Hebräerbriefes etwas, was wie ein Paradox klingt. Ich liebe Paradoxe in der Bibel. Ich liebe sie so sehr. Denn in den Paradoxen, da sind tiefe Schlüssel drinnen, die wir erleben können. Und der Schreiber im Hebräusbrief sagt im 4. Kapitel, strengt euch nun an, in die Ruhe einzugehen. Moment mal. Anstrengung? Oder Ruhe. Wenn ich mich anstrenge, dann ist das doch nicht Ruhe. Die Anstrengung besteht darum, in die Ruhe hineinzukommen. Wenn wir mal in Ruhe sind, ist die Anstrengung vorbei. Und wisst ihr, wenn wir erkennen, dass eine Vermischung des alten und neuen Bund ist ein Leben, das Gott niemals für uns geplant hat, und wenn wir verstehen, dass dieses Erneuern unserer Gedanken und das Verändern unseres Herzens diese Anstrengung ist, um da hineinzukommen, was Gott bereits für uns vorbereitet hat, nämlich diese Ruhe, diese herrliche Ruhe, einfach zu ruhen im vollbrachten Werk des Kreuzes. Und wisst ihr, und das ist etwas, wo wir unbedingt hin müssen. Gebet, das möchte ich mal so mit dieser Aussage jetzt hier beginnen, Gebet ist für mich nicht, Gott zu überzeugen, mir irgendwelche Dinge zu geben. Obwohl, das ist ja so, wie die meisten Christen beten. Ich habe ein Problem, also werde ich jetzt Gebet herannehmen, um Gott zu überzeugen, mein Problem zu lösen. Aber ich sehe Gebet nicht als etwas, was wir verwenden, um Gott zu überzeugen, unser Problem zu lösen. Ich sehe Gebet als etwas, wo ich mein Herz mit seinem Herz in Einklang bin. Ich möchte das noch einmal sagen. Die Definition für Gebet ist für mich nicht, Gott von etwas zu überzeugen, für mich zu tun. Die Definition von Gebet ist für mich, mein Herz mit seinem Herzen in Einklang zu bringen. Solange ich nämlich Gebet als etwas sehe, wo ich Gott überzeugen muss, etwas für mich zu tun, meine Probleme zu lösen, mich zu heilen, mich zu versorgen und alle anderen diese Dinge, dann haben wir folgendes Problem. Erstens, ich denke, das ist kein effektives Gebet. Zweitens, ich denke, dass durch dieses Verständnis des Gebetes rücken wir Gott in ein schlechtes Licht. Warum rücken wir Gott in ein schlechtes Licht? Im Unterbewusstsein haben wir ein Verständnis tief in uns drinnen, das sagt, Gott muss erst überzeugt werden, mich zu heilen. Und wenn ich nicht lange genug, intensiv genug, hart genug, mit genügend Glauben gebetet habe, dann wird Gott mich nicht heilen. Freunde, mein Herz heult. Wenn ich denke, wie Christen wir Gott auf eine Art und Weise dargestellt haben, der er nicht ist. Gott geht nicht mit uns um, so wie er mit seinem Volk im alten Bund umgegangen ist. Alles, was wir brauchen, wurde uns in Christus gegeben. Gott braucht nicht mehr überzeugt zu werden, dir etwas Gutes zu tun. Dein Herz muss überzeugt werden, dass dir das Gute bereits vor 2000 Jahren getan wurde und du kannst es jetzt im Glauben annehmen. Ich weiß nicht, ob diese Dame mir hier zuschaut. Ich werde keine Details nennen, nur ich habe heute so gemeint. Ich habe heute so geheult. Ich bekam eine Nachricht von einer Dame aus Deutschland. Ich hatte noch nicht Zeit, mit ihr zu kommunizieren über WhatsApp. Wir werden das heute nach dieser Veranstaltung tun. Und diese Dame sagte mir Folgendes. Sie schickte mir eine Instagram-Message. Sie sagte, Reinhard, ich bin Muslimin. Ich habe deine Videopredigten gehört. Ich bin so berührt. Ich will keine Religion mehr. Ich will nur mehr Gott und Jesus Christus. Freunde, hört zu. Die Welt hat die Schnauze voll von Religion. Deutschland, Österreich, die Schweiz und der Rest der Welt hat die Schnauze voll von Religion, die sehnen sich nach Jesus Christus. Die sehnen sich nach dem wahren Gott der Liebe, der sich um uns sorgt, der uns umarmen will. Und der sich durch Jesus Christus offenbart hat und uns gezeigt hat, wie gut er wirklich und wahrhaftig ist. Religion verdreht das Bild Gottes immer. Und leider Gottes haben viele christlichen Gemeinden und Freikirchen Gott auf eine Art und Weise dargestellt, die ihn in ein schlechtes Bild drückt. Wie viele Fragen habe ich bekommen, ob dieser Coronavirus jetzt doch das Strafgericht Gottes ist? Hört zu, meine lieben Freunde, ich werde morgen darüber lehren, über wahre Fürbitte gemäß dem Neuen Bund. Ich hatte eine Aussage gehört von einem Prediger, der Folgendes gesagt hat. Der hat gesagt, wenn Gott Amerika, es war ein amerikanischer Prediger, der hat gesagt, wenn Gott Amerika nicht straft, dann muss er sich bei Sodom und Gomorra entschuldigen. Denn Sodom und Gomorra hatte weniger Sünden, als Amerika hat. Und Gott hat Sodom und Gomorra vernichtet. Hört zu, das ist eine völlig altbündliche Denkweise, die nichts verloren hat im Neuen Bund. Jetzt möchte ich dir etwas sagen. Wenn Gott Amerika oder sagen wir Deutschland oder Österreich oder Schweiz, wenn Gott Österreich, Deutschland oder Schweiz strafen würde für seine Sünden, dann müsste Gott sich bei Jesus Christus entschuldigen. Warum? Die Sünde lag auf ihm, damit wir Frieden haben. Die Sünden unserer Nation, die wurden am Kreuz gesühnt. Jetzt geht es nicht mehr, dass Gott etwas tun muss. Jetzt geht es nur, dass die Menschen in unserem Land das annehmen, was Gott bereits getan hat. Wir leben in der Zeit, wo die Gnade Gottes für jeden zugänglich ist. Solange wir in dieser Zeit dieser Gnade Gottes sind, wird es kein Gericht geben. Der Tag des Gerichts wird einmal kommen. Aber wir leben jetzt in einer Zeit, wo die Arme Gottes ausgestreckt sind. Wir leben in einer Zeit, wo Gott jedem Menschen sagt, lasst euch doch versöhnen mit Gott. Wie sagt Paulus so wunderschön im 2. Korinther 15? Er sagt Folgendes. Christus ist gestorben zur Versöhnung der Sünden der Welt. Nicht nur für unsere Sünden. Der Tod Christi ist genug für alle Sünden unseres Landes. Und wenn wir verstehen, dass immer wieder durch ein falsches Verständnis und immer wieder durch eine falsche Art von Gebet, durch diese Gedanken, wir müssen Gott jetzt überzeugen, uns was Gutes zu tun, dann rücken wir Gott in ein Licht, wo Gott gar nicht so ein Gott ist. Ich möchte dir eines sagen. Ich gehe 52 Jahre lang mit Jesus. Ich habe vor 52 Jahren im Juli 68 mein Leben Jesus übergeben. Niemals hat er mich enttäuscht. Oft habe ich versagt. Oft habe ich daneben gehaut. Oft habe ich verkorkste Glaubensmuster in meinem Leben gehabt. Aber niemals hat er versagt. Wenn ich Dinge nicht erlebt habe, die ich erleben hätten sollen, dann kann ich dafür nicht Gott die Schuld in die Schuhe schieben, sondern muss ich die Schuld bei mir selbst suchen. Gott ist ein Gott, der herrlich ist, der gut ist und der uns in Christus alles angeboten hat, wenn wir es nur lernen, nehmen zu können. Also Gebet ist nicht für mich eine Art und Weise, wo wir Gott überzeugen, uns etwas zu tun, sondern wo ich mein Herz mit meinem Herzen in Einklang bin. Hat Jesus selbst nicht gesagt, eine der ersten Dinge im Vaterunser, dein Wille geschehe? Und wie oft haben wir Gebet dazu hergenommen, dass wir Gebet dazu verwenden, dass Gott meinen Willen geschehen lässt? Wenn wir nur an diese Aussage denken, einer der ersten Dinge im Gebet ist, Herr, was ist dein Wille? Den will ich erkennen. Mit deinem Willen werde ich dann mein Herz im Einklang bringen. Und nicht dich versuchen, dazu zu bringen, meine Nöte und meine Bedürfnisse zu begegnen. Freunde, wenn wir nur das erkennen, wir haben Gott zu einem Gott gemacht, der er nicht ist. Und das macht mein Herz oft sehr, sehr traurig. Und das Zweite, das wir erleben werden, wenn wir Gott zu einem, oder wenn wir Gebet zu etwas machen, das dazu ist, um Gott davon zu überzeugen, unsere Probleme zu lösen, dann machen wir etwas anderes. Leider Gottes ja verkehrt. Wir hatten einen Hund, sehr tollen Hund, der sehr verspielt war. Und dieser Hund, der hat immer gern sich im Kreis gedreht und den eigenen Schwanz gejagt. Kennt ihr das so, den Hund haben? Der Hund jagt den eigenen Schwanz und läuft im Kreis und erwischt den eigenen Schwanz nie, den er ja schon hat. Der Schwanz ist ja angewachsen am Hund. Und wenn ich das Gebetsleben anschaue von vielen Christen, dann scheint es mir, sie sind wie ein Hund, der den eigenen Schwanz jagt und nie erreicht. Freunde, wie viele Messages habe ich über die letzten Monate bekommen. Reinhard, ich habe seit 10 Jahren eifrig gefleht und gebetet. Warum hat Gott mein Gebet nicht beantwortet? Freunde, ich kann auch heute etwas sagen, das für manche Leute schockiert ist. Ich habe David diese Frage gestellt und ich habe meinem Sohn Daniel, einem unserer geistlichen Söhne, der hier mit uns lebt und der bei uns im Haus ist, der Tag und Nacht mit mir ist, folgende Frage gestellt. Ihr zwei, die ihr jetzt mich gut kennt, aber doch Außenseiter sind, also mein Leben von außen betrachtet, was würdet ihr sagen, wie viel aller meiner Gebete, die ich für mich persönlich bete, auch beantwortet werden? Nicht so ja, nein oder warte noch, sondern wirklich genau so, dass das, was ich zum Herrn gesagt habe, ich auch in meinem Leben erlebe. Und die Antwort war alle. Freunde, ich möchte euch heute etwas weitergeben und ich hoffe, dass ich euch das vermitteln kann durch den Heiligen Geist. Ich möchte euch dahin zu bringen, erstens, zu hinterfragen, ob die Art und Weise, wie ihr betet, auch so richtig ist, wie wir beten sollen. Zweitens, ehrlich zu sein und Inventur zu machen. Einfach Herzensinventur. Welche Anzahl aller Gebete, die ich bete in meinem eigenen Gebetsleben, sind auch beantwortet? Es ist nach meinem Verständnis etwas sehr Gefährliches, wenn Gebet zu einer Tradition wird oder zu einer religiösen Übung, wo wir einfach beten, weil Christen beten müssen. Wo wir viele Gebete beten, die dann nicht beantwortet sind. Wisst ihr, warum das gefährlich ist? Denn das, unser Herz verschließt sich dann. Ich sag das gerne so. 3 kannst du nicht hinters Licht führen. Gott, dein Herz und deine Frau. Die 3 wissen immer, was in dir drinnen los ist. Wisst ihr, wenn die Debbie auf sie mir sagt, Liebling, geht's dir gut? Ich sag ja. Und sie sagt, nein. Ich sag doch, es geht mir gut. Sie sagt, aber irgendetwas ist da tief drinnen in dir, das du mir nicht sagen willst. Frauen, die spüren alles irgendwie. Da kannst du gar nichts verstecken. Mir geht es zumindest so. Gott kannst du auch nicht in das Licht führen. Und dein eigenes Herz kannst du auch nicht in das Licht führen. Und wisst ihr, wenn wir das nicht verstehen und wenn wir Gebete beten und immer wieder beten und immer wieder beten, ohne dass wir die Dinge auch erleben, unser Herz verschließt sich dann. Unser Herz sagt, Moment einmal, ständig kommst du zu Gott um die gleichen Dinge, du bekommst sie aber nicht, da mache ich nicht mehr mit. Und was geschieht dann? Unser Beten wird ein Lippenbekenntnis. Unser Beten wird dann nichts anderes als, naja, Christ muss halt beten, also beten wir halt. Freunde, das soll nicht so sein. Die Währung des Himmels für beantwortetes Gebet ist weder Intensität noch Ausdauer noch wie lange wir beten, sondern ist Glauben. Glaube, wahrer biblischer Glaube, wird das in mein Leben bringen, was der Herr für mich gegeben hat durch das vollbrachte Werk des Kreuzes. Und wenn wir nicht alles, was in der Bibel steht, durch das vollbrachte Werk des Kreuzes sehen und zu ergreifen lernen, dann werden wir viele Dinge missverstehen. Und wisst ihr, das erlebe ich heute immer wieder. Leute nehmen Dinge raus aus dem Evangelium zum Beispiel. Die sagen, das hat Jesus doch gesagt und das hat Jesus doch gelehrt, das hat Jesus doch gesagt. Und die kommen mit dem Leben nicht mehr zurecht und sie werden verwirrt und sie werden durcheinander. Es ist für mich eine ganz einfache Sache und ich werde entweder heute am Abend oder morgen darüber lernen. Alles, auch die Evangelien, alles, auch das, wie Jesus gesagt hat, alles können wir nur durch das vollbrachte Werk des Kreuzes verstehen. Wenn du nicht alles im Licht des vollbrachten Werk des Kreuzes durch den Opfertod Jesus interpretierst, kannst du die Bibel nicht richtig verstehen. Paulus sagt es so klipp und klar, Hebräerbrief sagt es so klipp und klar, Kolosser sagt es so klipp und klar. Alles ist ein Schatten. Nur Christus ist die Realität. Das heißt, die Realität zu allem, was du in der Bibel findest, die musst du im vollbrachten Werk des Kreuzes in der Person Jesus Christus finden. Sonst wirst du viele Dinge nicht verstehen. Und ich werde euch später das dann noch genauer erklären. Wisst ihr, wir müssen zu einem Punkt kommen, wo die erste Reaktion auf Probleme, die wir haben, nicht das Beten ist auf die Art und Weise, wie wir es gelehrt haben, sondern das Beten auf die Art und Weise, wie ich es verstehe. Als Prinzip habe ich mir angeeignet, in jeder Situation, die ich selbst in meinem Leben durchgehe, als erste Reaktion niemals zu beten, so wie es mir selbst beigebracht wurde von falschen Verständnissen halt. War ja niemals böse gemeint, so haben wir es verstanden. Ich habe es ja auch jahrzehntelang so verstanden. Ich habe so verstanden, dass Beten ist, du kommst und du bringst ein Problem vor Gott und du sagst jetzt, dass Gott dieses Problem lösen muss. Aber ich bin der Meinung, dass wenn das unsere erste Reaktion auf ein Problem ist, ist das sehr, nicht nur falsch, ist das sehr gefährlich. Warum ist das sehr gefährlich? Weil unser Fokus liegt nicht mehr auf Gott und seinen Willen, unser Fokus liegt jetzt auf unserem Problem. Unser Herz ist so von diesem Problem vereinnahmt, unser Herz ist so ergriffen von diesem Problem, dass wir jetzt mit einem betrübten, aufgewühlten Herz, wo nicht wirklich ein kindlicher Glaube ist, mit diesem aufgewühlten Herz problemfokussiert, kommen wir jetzt zu Gott und versuchen wir Gott davon überzeugen, dieses Problem jetzt zu lösen. Wenn wir lernen, dass wir auf eine ganz andere Art und Weise beten müssen, nämlich die erste Frage im Gebet ist immer, wie sieht Gott diese Sache? Die erste Sache ist immer, meine Definition von Gebet ist immer, Herr, hier haben wir jetzt ein Problem. Das Problem ist jetzt nicht das wirkliche Problem. Das wirkliche Problem ist jetzt, wenn mein Herz nicht im Einklang ist mit deinem Herz. Denn in dem Augenblick, wo ich Gebet so verstehe, dass ich vor Gott komme und mein und sein Herz in absoluter Harmonie bekomme, dann wird das Problem sich von selbst aus auf eine Art und Weise lösen, dass jeder Stress aus meinem Leben ist. Zum Beispiel, das Erste, das ich mache in jeder Situation, egal wie kompliziert es ist, egal wie schwierig es ist, egal wie verkorkst es aussieht, das Erste, was immer aus meinen Lippen kommt, ist, danke Herr. Danke Herr. Das habe ich zu einer Angewohnheit in meinem Leben gehabt. Wenn bei mir alles chaotisch geht, wenn ich die schlechteste Nachricht heute bekomme, wenn mir gerade gesagt wird, unser Waisenhaus wurde von den Behörden geschlossen, zum Beispiel, oder die schlimmste Nachricht, die ich bekommen kann, meine erste Reaktion ist grundsätzlich, Herr, ich danke dir. Herr, ich danke dir. Die Bibel sagt uns in Epheser 5, Vers 20, in allen Dingen sage Gott Danke. 1. Thessalonicher sagt uns auch dasselbe im 5. Kapitel. Im 1. Thessalonicher 5 sagt der Apostel Paulus Folgendes, in allen Dingen sagt Gott Dank. Aber im Epheser 5, Vers 20 sagt er, für alle Dinge gibt Gott Dank. Und ich kann mich erinnern, ich war auf der Bibelschule im Jahr 1982, und ich habe mit meinem Bibelschullehrer, ein sehr wirklich studierter Mann, sehr, sehr gelehrter Mann, ich habe zu ihm gesagt, Mr. Shaw, hat er geheißen, der ist jetzt schon im Himmel, ich habe gesagt, Mr. Shaw, schau mal, die Bibel sagt, für alle Dinge sagt Gott Dank. Warum tun die Christen das nicht? Und er hat gesagt, Reinhard, der hatte so eine tiefe Stimme. Der hat gesagt, Reinhard, das ist doch dumm, so etwas zu tun. Da müsste man ja verrückt sein. Wenn dumme Dinge geschehen, dann sagen wir für die dummen Dinge nicht Dank. Wir sagen in allen Dingen Dank, aber nicht für alle Dinge. Dann bin ich in meine Konkordanz gegangen, mein griechisches Lexikon, und ich habe reingeschaut und da steht im Original für drinnen. Ich bin zurückgegangen zu ihm und habe gesagt, aber hier im Urtext steht für. Im Urtext steht drinnen, dass ich für alles Gott Dank sagen soll. Und er hat gesagt, sei doch nicht so dumm und nimm das doch nicht so wortwörtlich. Ich hatte eine Diskussion mit ihm und er hat mich dann letztendlich abgewiesen. Aber ich habe mir die Frage immer wieder gestellt. Warum können wir das Wort nicht akzeptieren, wenn es sagt, für alles sag Gott Dank? Und ich bin zu einem Schluss gekommen. Wisst ihr warum? Weil wir nicht überzeugt sind von der Wahrheit des neuen Bundes. Denn wenn ich verstehe, wie gewaltig und wie herrlich der neue Bund ist, wenn ich verstehe, dass alle meine Probleme durch das vollbrachte Werk des Kreuzes bereits gelöst sind, wenn ich verstehe, dass es im Beten des Neuen Bundes nicht mehr darum geht, Gott zu überzeugen, mein Problem zu lösen, sondern mein Herz mit seinem Herz in Einklang zu bringen, dann egal, was auf mich zukommt, ich kann immer sagen, danke Herr, danke Herr, danke Herr. Denn ich weiß, dass egal, was ich gerade durchmache, ich weiß, das wird so herrlich für mich enden, dass die Leute nur so staunen werden. Ich erzähle euch hier zwei nette Geschichten, um euch das ganz einfach auch beizubringen. Ich war im Süden Brasiliens, in einer Stadt, die heißt Maringá. Und ich musste zurückfliegen mit einem jungen Mann, der sehr viel mit mir reist und der auch wie ein Sohn für uns ist, der heißt Mateus. Ich musste zurückfliegen von dem Süden Brasiliens nach Sao Paulo und im Sao Paulo einen zweiten Flug nehmen nach Goiânia, wo ich lebte. Und Matthäus ist mit mir auch nach Goiânia geflogen und dann musste er noch einen Autobus nehmen, 3,5 Stunden noch mit dem Autobus, um nach Hause zu kommen, wo er lebte, in Brasilia. Wir kamen am Flughafen an und als wir am Flughafen ankamen, es war schon sehr viel Regen und sehr schlechtes Wetter auf der Fahrt dorthin Und als wir ankamen, da stand schon auf der Tafel, dass unser Flug Verspätung hat, einige Stunden Verspätung. Der Pastor, der mich zum Flug geführt hat, der uns so hingeführt hat, sagte, oh Reinhard, das tut mir so leid und das ist so schlimm und jetzt verpasst du wahrscheinlich einen Anschlussflug in Sao Paulo und wer weiß, ob du heute noch nach Hause kommst und morgen hast du Termine und wir sollen beten, dass der Herr da was macht, wir sollen beten. Ich habe gesagt, nein, wir beten gar nichts, überhaupt nichts. Was sollen wir jetzt Gott überzeugen, dass er da, nein, absolut nicht. So sehe ich Gebet im Neuen Bund nicht. Vorgestern habe ich mit einer Frau geredet, die hat Folgendes gesagt. Sie hat gesagt, Reinhard, wenn ich in den Flieger einsteige, da bete ich immer, dass es ja keine Turbulenz gibt, weil ich habe so Angst vor Turbulenz. Ich habe gesagt, oje, hoffentlich sitzen wir zwei nicht im selben Flieger, weil ich liebe die Turbulenz. Für mich gibt es kaum etwas Schöneres, als wenn der Flieger durch die Gegend gerissen wird, ab und rauf geht, einfach so richtig, wisst ihr, dann mache ich die Augen zu und sage, ah, Achterbahn ohne Bezahlung. Das ist herrlich. Ich liebe einfach Turbulenzen im Flieger. Ich weiß auch nicht, warum. Ich liebe dich, liebe dich, liebe dich, liebe dich. Und ich habe gesagt, stell dir vor, wenn wir beide im selben Flieger fliegen. Du betest, dass keine Turbulenz kommt. Ich aber bitte Gott, dass er mir Turbulenzen gibt. Wessen Gebet wird Gott beantworten? Was macht Gott? Beantwortet dessen Gebet, der mehr glaubt? Beantwortet dessen Gebet, der mehr fastet? Beantwortet dessen Gebet, den er lieber hat? Was macht jetzt Gott? Ich war 32 auf einer Konferenz, das war eine Konferenz mit einem großen Zelt. Und da waren Zelte aufgebaut und alle haben in Zelten gewohnt für eine Woche lang. Und es hat sehr viel geregnet, war in England. Und die Christen haben begonnen im Zelt, in der Veranstaltung, beten wir alle, dass der Regen aufhört, beten wir alle, dass der Regen aufhört. Und alle Christen haben Gott bestürmt und den Himmel bestürmt, dass Gott doch den Regen zu Ende bringen wird, damit sie eine schöne Konferenz haben können. Ich ging in der Früh mit meinen Gummistiefeln durch das Feld, alles hat geschüttet, geregnet. Ich bin durch das Feld gegangen, weil ich einfach Zeit für mich alleine haben wollte. Und da kam ich zu angrenzendem Feld hin und da war ein Bauer. Und der Bauer war kein Christ, aber hat doch gebetet. Und der Bauer sagte zu mir, wir kamen ins Gespräch und er sagte zu mir, wie gut ist doch unser Herr Gott, dass uns endlich Regen schenkt, weil wir hatten so eine Dürre und wir haben uns schon Sorgen gemacht, wie die Ernte heuer sein wird. Gott sei Dank gibt es den Regen. So 82 und ich dachte mir, interessant, irgendetwas passt da nicht, wie wir Gebet verstehen. Die eine versucht Gott zu überzeugen um Regen, damit eine Ernte hat. Der andere versucht Gott zu überzeugen, dass es nicht regnet, dass er schon eine Konferenz hat. Ja, wem soll Gott jetzt gehorchen? Was soll Gott jetzt tun? Hör zu, Gebet ist nicht Gott zu überzeugen, etwas für dich zu tun oder deine Probleme zu lösen. Gebet ist, um dein Herz mit Gott in Einklang zu bringen. Also wir kamen zum Flughafen und der Pastor wollte mich überzeugen, doch zu beten, den Himmel zu bestimmen, dass wir dieses Problem lösen. Ich habe gesagt, nein, wir danken jetzt einfach dem Herrn. Herr, ich danke dir, dass der Flieger Verspätung hat. Herr, ich danke dir für seinen herrlichen Tag. Herr, ich danke dir, dass das Leben im Neuen Bund ein Leben des Sieges ist. Herr, ich danke dir, dass mein Leben in deiner Hand ist. Herr, ich danke dir, dass heute einer der herrlichsten Tage meines Lebens wird. Herr, ich danke dir, dass ich gesegnet bin mit jeder geistlichen Segen in der himmlischen Welt. Ich habe den Herrn einfach die längste Zeit gedankt, vielleicht 5 Minuten oder 10 Minuten. Dann endlich gingen wir hinein in den Raum, in den Warteraum. Und da sah ich einen der bekanntesten Lobpreisleiter von ganz Brasilien, den ich total gern habe, aber seit 2 Jahren nicht gesehen habe. Und er sah mich und er schrie, Reinhard! Ich rief, Asafi, wir lagen uns in den Armen. Und ich sagte, wie schön, dass ich den Flieger verpasst habe. Jetzt kann ich mit dir hier plaudern. Wir plauderten 2 Stunden. Wir kamen nach Sao Paulo. Als wir nach Sao Paulo kamen, mussten wir dort zum Tisch hin, zu dem Pult hin, wo man neue Tickets bekommt zum Schalter. Und ich stand dort mit Matthäus und ich sagte, Matthäus, was für ein herrlicher Tag doch. Wie wunderbar Jesus doch ist, wie gewaltig das verbrachte Werk des Kreuzes. Oh, danke Herr, danke, danke. Wir haben den Herrn nur gedankt. Und als ich so stand und dem Herrn nur gedankt habe, das öffnet unser Herz für den Herrn und nicht für die Probleme. Das ändert den Fokus. Und als ich so dem Herrn dankend in dieser Schlange stand, die etwa 1 Stunde dauerte, plötzlich sagte der Heilige Geist, siehst du diese Dame links am Schalter? Ich habe für dich ein prophetisches Wort. Da waren 4 Schalter und du konntest du nicht aussuchen, wo du hinkamst. Wenn du der Nächste warst, musst du dort hingehen. Und ich sagte zu Matthäus, Matthäus, warte mal. Wenn wir drankommen, wir kommen da links, zu der Dame am linken Schalter. Und er hat gesagt, Reinhard, warum weißt du das? Es ist ein herrlicher Tag. Alle Dinge sind zum Guten. Alles ist vollbracht. das Leben ist wunderbar. Als wir dran kamen, kamen wir zu diesem Schalter. Ich gab dieser Dame ein prophetisches Wort für sie und für ihre Mutter. Die Dame begann zu heulen. Als die Dame dann geheult und ganz aufgelöst war und mir ein neues Flugticket gab, sage ich, der Matthäus, der hat einen Flug in meine Stadt, aber dann muss er einen Bus, gibt sich seinen Flug gleich direkt nach Hause in seine Stadt. Die Dame gesagt, alles, was ihr wollt, könnt ihr haben. Gab wieder ein neues Flugticket, der konnte direkt nach Hause fliegen, gab uns ein Essengutschein, wir konnten schon essen. Wir saßen dann noch im Lounge, hatten noch eine Stunde Zeit und wir haben die Zeit völlig übersehen. Plötzlich sage ich, Matthäus, unser Flieger, wir müssen laufen. Sein Flieger und mein Flieger waren nur 5 Minuten voneinander entfernt mit der Zeit. Ich habe gesagt, wir müssen laufen. Als wir aufspringen und rauslaufen, zum Flieger laufen wollen, da sehe ich einen Mann, der am Tisch sitzt, der seine Hand ganz einbandagiert hat. So mit einem steifen Verband. Und als ich vorbeilaufe, merke ich dieses Ziehen vom Heiligen Geist. Und ich schnapp den Matthäus beim Hemd und ziehe ihn zurück. Sage ich, Matthäus, warte, wir müssen schnell noch diesen Mann heilen. Und ich ging hin zu diesem Mann und ich sagte, sorry, ich hab's eilig. Du kennst mich nicht, ich kenne dich auch nicht, aber Jesus will gern deine Hand heilen. Was hast du denn? Er hat gesagt, ich habe mir meinen Knöchel, ist das der Knöchel hier? Wie heißt das dann auf Deutsch? Knöchel, ja? Armgelenk. Knöchel ist am Fuß, genau. Ich muss wieder Deutsch lernen, ich muss öfter Deutsch predigen. Der Mann hat gesagt, ich habe hier mein Gelenk. Ich habe das Gelenk so verletzt, ich kann es nicht bewegen. Und ich habe ganz schlimme Schmerzen. Und ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob du an Gott glaubst oder nicht, aber darf ich kurz beten für dich? Und er hat gesagt, ja. Wir beteten für ihn, er nahm dieses Bandage ab und er hat sich aufgeschützt mit aller Kraft auf dem Tisch hin und her bewegt. Der Knöchel war wieder, der Armgelenk war wieder gängig, es war wieder beweglich, er war schmerzfrei, Tränen sind ihm runtergeheult. Ich habe ihn umarmt, ich habe gesagt, vergiss eines niemals, wie sehr Jesus dich liebt, ich muss zum Flieger laufen. Und gelaufen sind wir. Freunde, hört zu, was will ich damit sagen? So wie uns gelehrt wurde zu beten, ständig auf das Problem zu fokussieren und Gott dazu verwenden, unser Problem zu lösen, erleben wir solche Dinge nicht. Weißt du, warum nicht? Weil unser Herz ist nicht einmal offen für die herrlichen Dinge des vollbrachten Werkes des Kreuzes. Unser Herz ist ständig fokussiert auf die Probleme und auf den Gott, der jetzt herhalten muss, um unsere Probleme zu lösen. Die erste Frage ist immer, wie sieht Gott diese Sache? Und ich möchte dir etwas sagen, Gott ist kein Problemdenker, Gott ist ein Lösungsdenker. Gott ist kein Gott, der gestresst ist, wenn er dein Problem sieht. Gott ist ein Gott, der dein Problem bereits im Licht des vollbrachten Werkes des Kreuzes sieht. Wenn Gott dich und deine Schwierigkeiten sieht, dann sagt er, es ist vollbracht, mein Kind. Wenn du nur lernen könntest, dein Herz mit meinem Herz in Einklang zu bringen und mir zu vertrauen, dann wirst du in diesem vollbrachten Werk des Kreuzes leben. Wir werden jetzt ganz schnell noch durchgehen, beginnen zumindest, und was wir heute Nachmittag nicht fertig machen, das machen wir dann am Abend fertig. Meine liebe Debbie ist schon hier, die sitzt gegenüber von mir, die wartet schon, die hat schon prophetische Worte im Herzen. Das sehe ich in ihren Augen schon, das glänzen. Sie sagt mir jetzt gerade mit ihrem Blick, wie kannst du so etwas sagen? Ja, ich kenne meine Frau so gut, ich sehe in ihren Augen, dass sie schon prophetische Worte hat. Bald kommt sie. Schauen wir uns kurz an, was Jesus über Gebet gelehrt hat, über Vater unser. Matthäus 6, da hat Jesus nämlich Folgendes gesagt. Vers 9 bis 13. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde der Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns unser tägliches Brot heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Amen. In alle Ewigkeit. Amen. Bevor ich lehre, wie wir dieses Gebet leben und anwenden und was wir daraus lernen sollen, möchte ich nur etwas Kurzes sagen. Ich lehre seit vielen Jahren darüber, dass wir im Neuen Bund ganz anders beten als im Alten Bund. Ich habe das hier in Brasilien vor etwas 5 Jahren begonnen zu lehren. Da gab es einen Pastor in Brasilien, der ein lieber Mann ist, der, ich denke, sicher einer der 5 intelligentesten Menschen, die ich je in meinem Leben begegnet habe. Hochintelligent, Doktor, Professor, studiert, fließend Englisch, Portugiesisch unwahrscheinlich. Also ist Professor auf der Universität. Hoch intelligenter Mann. Ist Pastor auch. Als ich begonnen habe zu lernen, wie wir im Neuen Bund beten sollen und dass das ganz anders ist, wie die Christen im Allgemeinen beigebracht, wie es ihnen beigebracht wurde zu beten, hat dieser Mann begonnen, mir Widerstand zu geben. Also nicht jetzt öffentlich mich schlecht zu machen oder was. Es gab viele Diskussionen. Der hat alles getan, mich zu überzeugen davon, dass das, was ich lehre, falsch ist. Und das ist doch nicht so. Und Reinhard, wie kannst du das so sagen? Und ich habe zu ihm immer wieder gesagt, mein Freund, dein größtes Problem ist, dass du das, was Jesus sagt, nicht im Licht des neuen Bundes liest. Du liest die Worte nicht im Licht des vollbrachten Werkes des Kreuzes. Und wenn du alles in der Bibel, inklusive was Jesus gelehrt hat, nicht im vollbrachten Werk des Kreuzes liest, dann werden viele Sachen für dich keinen Sinn ergeben. Und er hatte nämlich diese Meinung. Gebet bedeutet, zu Gott zu kommen, mit unseren Schwierigkeiten und einfach hart und ernsthaftig und ehrlich genug und aufrichtig genug und mit genügend Glauben so lange beten, bis Gott uns das gibt, was er uns auch versprochen hat. Er hat die Aussage besonders geliebt in Matthäus 7, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Und ich habe ihm gesagt, mein lieber Freund, das ist absolut nicht so anzuwenden. Du verstehst das völlig falsch. Aber es gab Diskussionen und ich habe gesagt, schau, machen wir es doch so. Ich glaube, was ich glaube, weil ich es so mit absoluter Überzeugung sehe, nach vielen Jahren des Studierens und darüber nachsinnen. Und du glaubst, was du glaubst. Und wir sind Freunde. Wenn du willst, ich predige bei dir in der Gemeinde und über diese Dinge spreche ich halt nicht. Ist kein Problem. So sind wir auch geblieben. Bis heute ganz, ganz enge Freunde. Vor 2 Tagen schickte er mir einen langen Audio, etwa 15 Minuten. Da sagte er, Reinhard. Er sagte, Reinhard, alles, was du gelehrt hast, ist absolut richtig. Ich habe die Sachen völlig falsch gesehen. Wisst ihr, warum er zu dem Punkt gekommen ist? Nicht, weil er sich meine Lehren angehört hat. Er hat sich gar nicht angehört. Der Mann ist zu dem Punkt gekommen, wo er irgendwann gesagt hat, ich will Griechisch lernen und studieren, Altgriechisch, und ich will eine Bibel übersetzen vom Altgriechischen ins Portugiesische, damit es ein gutes Neues Testament gibt. Und er hat mir vorgestern diesen Audio geschickt und hat Folgendes gesagt. Er hat gesagt, Reinhard, diese Aussage, gib uns unser tägliches Brot, ist völlig falsch übersetzt. Ist absolut falsch übersetzt. Die Originalübersetzung bedeutet so, du gabst uns heute unser Brot für morgen. Hör mal zu. Das habe ich von einem Professor, Doktor bekommen. Das habe ich inzwischen nachgeforscht und von einem anderen Meister im Altgriechischen bestätigt bekommen. Obwohl ich das nie im Griechischen gesehen habe und nie studiert habe, ich habe einfach das im Licht des Neuen Bundes gelehrt, war es für mich klar, dass Jesus uns niemals lehren würde, ihn zu bitten, dass er uns Versorgung gibt. Denn die Versorgung ist bereits geschehen durch das vollbrachte Werk des Kreuzes. Es geht jetzt nicht mehr darum, Gott zu bitten, mich zu versorgen. Es geht darum, ihm Danken anzunehmen, was er bereits getan hat. Und als dieser Professor zu mir sagte, Reinhard, Jesus hat niemals gesagt, wir sollen ihm um Versorgung bitten. Jesus hat gesagt, du hast uns bereits gegeben, heute das, was wir für morgen brauchen, plötzlich sind mir alle Lichter aufgegangen. Das ist genau der neue Bund. Der neue Bund ist, er hat bereits das gegeben, was wir brauchen werden in der Zukunft. Das heißt, wie erleben wir das? Nicht mehr durch bitte, bitte, bitte, gib mir doch die Versorgung, sondern danke, danke, danke für die Versorgung. Und wisst ihr, ich lebe mein Leben so. Mein Leben besteht aus Danken und aus Annehmen von dem, was mir gegeben wurde. Das wollte ich einfach nur so kurz einfügen. Aber schau mal, dieses Gebet darf nicht eine Formel sein. Viele Christen, die schimpfen über die Katholiken, leider Gottes, und die sagen, die Katholiken, die plappern das Vaterunser runter. Die schimpfen über andere religiöse Menschen, die schimpfen über die Moslems, die sich dreimal am Tag wohin knien und dann einfach irgendwas da plappern. Die schimpfen über alle anderen Menschen. Aber wisst ihr, in der Realität haben viele von uns evangelikale Christen nichts anderes gemacht. Wir haben es nur etwas anders verpackt. Viele von uns haben genau das getan. Wir haben das Gebet zu einer Formel gemacht. Immer wieder Gott das Gleiche zu sagen, bis Gott doch endlich überzeugt wird, es mir zu geben. Meine lieben Freunde, hört zu. Im Kontext von Matthäus Kapitel 6, und wir werden uns in den nächsten zwei Tagen Matthäus Kapitel 6 ganz, ganz genau anschauen. Aber im Kontext von Matthäus Kapitel 6 lehrt Jesus uns nicht, ihn um etwas zu bitten und ihn zu überzeugen, dass er uns versorgt. Im Gegenteil, schau dir den Kontext doch genau an. Jesus sagt Folgendes. Er sagt, ihr sollt nicht so beten wie die Heiden, die ohne Gott sind. Ihr sollt nicht plappern. In Vers 7 im Kapitel 6 sagt Jesus Folgendes. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern. Das original griechische Wort bedeutet, ihr sollt nicht Wiederholungen machen. Jesus sagt, wenn ihr betet, macht nicht ständig Wiederholungen. Mir wurde gelehrt, dass ich muss so lange beten, bis ich es empfangen habe. Interessant, Jesus sagt, so sollen wir nicht beten. Jesus sagt, macht nicht Wiederholungen, denn die glauben, sie werden erhört, weil sie diese Wiederholungen machen. Was ist jetzt Gebet? Wie wenden wir Gebet an? Wie beten wir jetzt im neuen Bund? Wie verwenden wir das neue Vaterunser? Wie können wir jetzt das so anwenden, damit es für uns auch etwas ist, was wir ergreifen können? Jesus hat ja weder Griechisch gesprochen, noch Englisch gesprochen, noch Deutsch gesprochen, noch Portugiesisch gesprochen. Er hatte Aramäisch gesprochen, er war Jude. Und im Hebräischen, in der Sprache der Juden, da ist eines der Hauptworte für Gebet, ist ein Gebet, das aus zwei Wortwurzeln hervorstammt. Ihr könnt es gerne nachschauen, wenn ihr wollt, nachstudieren. Das erste Wort ist Tefillah. T-E-F-I-L-A-H. Tefillah. Und das zweite Wort ist das Wort Palel. Und aus diesen zwei Worten wird das Wort Gebet zusammengesetzt. Diese zweite Worte bedeuten Folgendes. Das erste Wort, das Wort für Tefillah, das bedeutet zu urteilen oder zu richten. Und das zweite Wort, Palel, es bedeutet zusammenzufügen oder wiederherzustellen. Das heißt, gemäß dem Wort Gottes ist Gebet Folgendes. Du triffst ein Urteil und dann stellst du etwas wieder her, was nicht zusammengefügt ist. Moment, Reinhard, die Bibel sagt uns, urteilt nicht. Die Bibel sagt, richtet nicht. Es gibt ein gutes Richten, es gibt ein schlechtes Richten. Es gibt ein schlechtes Urteil, ein gutes Urteil. Wir sollen uns einander nicht verurteilen. Aber wenn ich jetzt ins Auto steige und hinausfahre auf die Straße und vor mir bremst einer und ich nicht ein Urteil fälle, wann ich auch auf die Bremse steigen muss, dann habe ich ein großes Problem. Dann kracht's. Wir treffen jeden Tag Urteile, die sehr wichtig sind. Wir urteilen, wie wir mit unserer Zeit umgehen müssen. Wir urteilen, wann wir wohin gehen müssen. Wir urteilen, was wir wann machen müssen. Das sind alles Urteile, die fällen. Die sind gute Urteile. Wir urteilen, wie wir unser Geld einteilen müssen. Und wenn die Bibel spricht vom Gebet, dann ist eines der Grundworte, eines der hebräischen Wurzelworte ist, ein Urteil zu fällen und dann die Sachen, die nicht in Harmonie sind, zu vereinen oder wiederherzustellen. Schau mal, was Jesus uns gelehrt im Vaterunser. Das Erste, was wir lernen müssen, Jesus hat uns klar gesagt, mach es nicht zu einer Formel. Mach es nicht zu einer ständigen Wiederholung. Jesus hat gesagt, plappert nicht. Das Wort heißt, wiederhole nicht ständig dasselbe Gebet. Das heißt, wenn Jesus uns das Vaterunser gegeben hat, hat er niemals ausdrücken wollen damit, dass wir das Vaterunser einfach als eine Wiederholung herunterleiern sollen. Das hat Jesus nie damit sagen wollen. Er hat es sogar zwei Verse vorher gesagt, dass wir das nicht tun sollen. Jesus beginnt so. Er sagt, wenn ihr aber betet, dann betet so unser Vater, der du bist im Himmel. Jesus hat mit Blasphemie begonnen. Moment mal, Reinhard. Blasphemie? Ja. Es war Blasphemie in den Augen der Juden. Denke mal, Jesus erinnert dich daran. Jesus war nicht in Deutschland, nicht in Österreich, nicht in der Schweiz, er war in Israel. Er hat Juden in Israel, die unter dem alten Bund gelebt haben, diese Worte gesagt. Für einen Juden war der Name Gottes so heilig, dass sie den Namen Gottes nicht ausgesprochen haben. Für einen Juden war es Blasphemie, Gott als Vater zu beschreiben. Warum waren die Juden immer wieder zornig auf Jesus? Weil er gesagt hat, er ist mein Vater. Es war absolute Blasphemie, diesen heiligen, erhabenen Gott als Vater zu bezeichnen. Und das Erste, was Jesus den Jüngern sagt, wenn ihr betet, das Erste, was ihr tun müsst, ihr müsst ihn nicht mehr, ihr dürft ihn nicht mehr als diesen entfernten, distanzen Gott begegnen, ihr müsst ihn als euren Vater begegnen. Wir wissen heute als Christen, wir wissen heute als jene, die wir durch Jesus Blut errettet sind, wir wissen heute, wir haben einen Vater im Himmel. Aber wisst ihr, viele Menschen wissen das nur im Kopf, ihr Herz hat niemals ergriffen, es gibt einen Vater. Ich denke, der im deutschsprachigen Raum wohl die, eine der größten Offenbarungen des Vaterherzens Gottes hat, muss Gary Keller sein. Gary Keller hat dieses Vaterherz, dieses väterliche von Gott so wunderschön ergriffen gehabt. Und ich höre ihn richtig vor mir singen, wenn er singt über den Vater. Und wisst ihr, Gerd, du bist ja auch so ein Vater. Ich werde niemals vergessen, wir haben uns ja nicht gekannt, als wir das erste Mal uns getroffen haben. Als ich das erste Mal durchgepredigt habe, da habe ich dich weder gesehen noch gehört. Ich kannte nicht, ich wusste auch nicht, wie du aussiehst. Und als ich plötzlich diese Tür aufmachte bei euch im Gemeindegebäude in der Wohnung, wo wir gestanden sind, und ich machte diese Tür auf und dieser große, starke Kerl drückt mich, diesen kleinen Österreicher, in die Arme. Gerd, ich sagte, diesen Augenblick werde ich nie vergessen können. Da hat mich ein Vater umarmt. Und wisst ihr, wir müssen erkennen, wenn wir nicht Gott als Vater ergriffen haben, als liebevoller, fürsorglicher Vater, als derjenige, der sich um uns sorgt, als derjenige, der uns alles gegeben hat durch Christus, darum brauchen wir uns um nichts mehr Sorgen zu machen, sondern wir können uns in seine Arme fallen lassen und wissen, dass in ihm alles gut ist, in ihm alles wiederhergestellt wird. Im ganzen 6. Kapitel spricht Jesus doch wieder so schön. Er sagt, schaut doch auf die Vögel, schaut doch auf die Blumen. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel euch versorgen, o ihr Kleingläubigen? Das Problem war der kleine Glaube und der Glaube, dass der falsche Glaube an einen Gott und nicht der richtige Glaube an einen Vater, der sich um uns sorgt. So, das Erste im Vater Unser, das wir lernen müssen, ist, Gott als unseren Vater zu begegnen, Gott als unseren Vater zu ergreifen, Gott als den Vater zu haben, der sich tatsächlich um uns kümmert. Aber Jesus spricht weiter. Er sagt, Vater uns im Himmel, geheiligt werde der Name. Und hier ist etwas, was für mich ein Schlüssel wurde. Hier ist etwas, was für mich mein Gebetsleben auf eine Art und Weise verändert hat, das mich in so eine Entspanntheit hineingebracht hat im Beten. Das mich zu einem Punkt gebracht hat, wo Beten eines der schönsten Dinge in meinem Leben geworden ist. Was bedeutet es, geheiligt werde der Name? Das Wort geheiligt im Urtext bedeutet abgesondert. Es bedeutet, für einen speziellen Zweck auf die Seite gesondert zu sein. Petrus sagt Folgendes. Im 1. Petrus 3, Vers 15 sagt Petrus, sondern heiligt vielmehr Gott den Herrn in euren Herzen. Interessant. Petrus sagt, wir sollen Gott einen besonderen Platz geben in unseren Herzen. Heiligen bedeutet abzusondern und einen besonderen Platz zu geben. Petrus sagt, ich will, dass ihr Gott in eurem Herzen, nicht irgendwo in eurem Leben, nicht in euren Lippenbekenntnis, nicht irgendwo auch im Alltag, sondern im Herzen einen ganz besonderen Platz gebt. Jesus sagt, wenn ihr zum Beten beginnt, so fangt ihr mal an, nachdem ihr erkannt habt, dass ihr einen guten Vater habt. Das Erste, was ihr tun müsst, ist, der Name Gottes muss geheiligt werden. Was will Jesus damit sagen? Und das ist ja das Problem. Viele Christen haben das einfach nachgeplappert, haben das noch so einfach so dahergebetet, haben es nicht verstanden, wie wir das im neuen Bund anwenden können. Und ich werde jetzt damit schließen, ein paar Minütchen noch, dann lasse ich euch schon zu eurem Abendbrot gehen und ich werde mich dann für den Abendlehre vorbereiten. Wenn die Bibel sagt, geheiligt sei der Name, dann müssen wir zuerst einmal verstehen, was ist der Name Gottes? Der Name Gottes ist Folgendes. Wenn ich jetzt Jehova sage, dann sehe ich schon, wie ich E-Mails bekommen werde. Und der Name Gottes ist doch Yahweh. Okay, Yahweh, Jehova, Jehovah, wenn du Englisch sprichst, was immer du möchtest. Sagen wir Yahweh, weil ich Deutsch spreche, ich sage einfach Jehova. Aber ich möchte euch ganz klipp und klar sagen, Yahweh, Jehova, sag, was du sagen willst. Aber auf Deutsch übersetzt ist der Name Gottes Jehova. Und das bedeutet der einzig wahre Gott. Also wenn Jesus gesagt hat, wir sollen beten, dass der Name Gottes geheiligt werde, hat Jesus Folgendes gesagt. Wir sollen gleich am Anfang einmal sicher gehen, dass der einzig wahre Gott in unserem Herzen geheiligt wird. Könnt ihr euch erinnern, was ich gesagt habe, was Beten ist, gemäß dem Hebräischen? Ich habe gesagt, meine Definition von Beten ist, mein Herz mit dem Herzen Gottes in Einklang zu bringen. Laut Hebräisch ist die Wurzel für das Wort Beten folgendes: ein Urteil zu treffen und dann zusammenzufügen oder zu vereinen oder wiederherzustellen. Was bedeutet es, geheiligt werde sein Name? Wisst ihr, geheiligt werde dein Name ist keine Floskel. Der Name Gottes drückt immer den Charakter Gottes aus. Ich habe in meiner Nachforschung mehr als 70 Namen Gottes gefunden. Mehr als 70 Namen Gottes. Was Jesus damit sagen wollte, da bin ich mir absolut 100% überzeugt für mich persönlich, ist Folgendes. Wir sollen unser Leben beurteilen, ein Urteil fällen, wenn wir ins Gebet gehen. Wir sollen dem Namen Gottes einen besonderen Platz in unserem Leben geben. Dann sollen wir ein Urteil fällen, ob dieser Name Gottes in meinem Leben auch sich wirklich verwirklicht hat, ob er wirklich da existiert. Und wenn nicht, sollen wir das versöhnen. Ich gebe jetzt nur einmal einen kleinen Einblick und dann machen wir am Abend weiter. Einer der Namen Gottes ist es, der Herr versorgt. Jehova Jireh oder Jahwe Jireh, der Herr versorgt. Das finden wir im 1. Mose 22, Vers 14. 1. Mose 22, Vers 14. Und Abraham nannte den Ort, der Herr wird dafür sorgen, sodass man heute noch sagt, auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen, Jehova Jireh. Wie gehe ich jetzt mit dem Vater unser um in meinem täglichen Leben? Erstens, wir müssen lernen, wenn wir Gott so gegenübertreten, dass wir im Gebet problemfokussiert zu ihm kommen, um ihn dazu bewegen, unsere Probleme zu lösen, werden wir sehr, sehr viel Enttäuschung erleben, sehr viel Frust erleben. Unser Gebetleben wird sehr kompliziert werden. Ich mache das ganz einfach. Ich nehme irgendein Gebiet meines Lebens her. Sagen wir die finanzielle Versorgung. Jetzt gibt es keine Arbeit für viele Menschen. Euch in Europa geht es ja gut. Meine Frau und ich haben seit knapp 2 Jahren keinen einzigen Cent Gehalt. Wir leben wirklich buchstäblich von der Versorgung Gottes, die er uns reichlich gibt. Es mangelt uns ja nicht. Wir haben absolut alles. Wisst ihr warum? Niemals, niemals habe ich Gott ein einziges Mal gebeten in den letzten Jahren, seitdem ich das erkannt habe, dass Gott mich versorgt. Niemals. Ich habe Gott nicht ein einziges Mal gebeten, uns einen Cent für unsere Waisenhäuser zu geben. Nicht ein einziges Mal. Wisst ihr warum? Ich habe verstanden, wie wir im neuen Bund beten. Unser Brot für morgen hast du uns heute bereits gegeben. Wenn es mir gegeben hat, geht es nicht mehr darum, Gott zu überzeugen, es geht darum, mein Herz zu überzeugen. Es geht darum, mein Herz in Einklang zu bringen mit dem Herzen Gottes. So bete ich. Herr, du bist Jehova Jireh, Jahwe Jireh. Das ist dein Name. Dein Name drückt deinen Charakter aus. Also kannst du niemals gegen deinen Charakter handeln. Das würde nicht gehen, dann wärst du ein Gott, der lügen würde. Wenn du sagst, du bist der Herr, der versorgt, bedeutet das, dass du mein Versorger bist. Und jetzt treffe ich ein Urteil. Ich schaue mein Leben ganz nüchtern an und ich sage, ups, da ist kein Geld am Bankkonto. Ui, ich habe kein Geld, um meine Familie zu versorgen. Ups, ich kann die Waisenhäuser nicht mehr versorgen. Was mache ich? Ich mache nicht das, was mir jahrzehntelang gelehrt wurde, Gott anzuflehen und zu überzeugen, mich zu versorgen. Sondern ich mache Folgendes. Ich gehe in mein Herz und ich sage, Herr, Jehova Jireh, Jahwe Jireh, der Gott der Versorger, der ist in meinem Leben ja gar nicht sichtbar. Der ist in meinem Leben ja gar nicht erlebbar. Du bist der Jehova Jireh, du bist der Herr der Versorger, aber mein Erlebnis ist der Herr, der mir Mangel gibt. Da stimmt was nicht. Der Name Gottes ist in meinem Leben gar nicht geheiligt. Und ich gehe in mein Herz und ich beginne zu danken Und ich meinem Herzen durch die Meditation, durch dankenden, nehmenden Glauben, überzeuge ich mein Herz, dass der Name des Herrn geheiligt werden muss. Das heißt, Herr, du bist mein Jehova Jire. Herr, du bist mein Yahweh Jire. Herr, ich danke dir, dass du mein Versorger bist. Herr, ich danke dir, dass das, was ich morgen brauche, ich bereits heute durch das vollbrachte Werk des Kreuzes bekommen habe. Und wisst ihr, was ich erlebt habe? Jedes Mal, wenn mein Herz davon überzeugt ist, dass der Name Gottes wahrhaftig sein Charakter ist und sein Wesen ist und in meinem Leben nicht stimmt, aber stimmen muss und ich diese Sache vereinen kann durch die Meditation, durch das Danken und durch das Annehmen im Glauben, dann war jedes einzige Mal auch die Versorgung da. Einer meiner großen Helden des Glaubens, der Georg Müller, der hat das so getan. Georg Müller hat Folgendes gesagt. Er hat gesagt, 90% der Probleme im Gebet jedes Christen ist, dass ihr eigenes Herz nicht im Einklang ist mit dem Willen Gottes. Das sind 90% der Probleme der unbeantworteten Gebete. Herr, geheiligt werde dein Name. Du bist mein Gott, mein Versorger. Wie schaut es in meinem Leben aus? Ich treffe ein Urteil. Da mangelt es an Versorgung. Wenn es an Versorgung mangelt, ist Jehova Jire, Yahweh Jire in meinem Leben nicht geheiligt. Er hat in meinem Leben nicht den speziellen Platz, den er bekommen muss. Und dann sagt Petrus, gebt ihm den speziellen Platz in eurem Herzen. In deinem Herzen musst du es in Einklang bringen, dass das, was Gott ist, durch seinen eigenen Namen auch die Tatsache ist, dass er für dich praktisch sein wird. Und wenn du dein Herz davon überzeugt, wenn du dann im Herz ergriffen hast, das ist er. Freunde, ich bitte, hört mir doch diese Aussage gut zu. Der Mangel, wie soll ich das richtig ausdrücken? Das größte Problem im Gebetsleben der Christen ist nicht Mangel an Gebet oder Mangel an Intensität, ist Mangel an wahren, einfachen, kindlichen, biblischen, nehmenden Glauben. Ich möchte es noch einmal sagen. Dass der Mangel im Gebetsleben der Christen ist nicht Mangel an Zeitaufwand, Mangel an Intensität, Mangel an Hingabe im Gebet, sondern Mangel an einfachen, kindlichen, nehmenden Glauben an das, was das vollbrachte Werk des Kreuzes für mich erwirkt hat. Wenn wir so zu beten lernen, dann wird das Beten ein Spaß. Ich habe heute von 3 Uhr in der Früh bis 6 Uhr in der Früh einfach so ein Gebet verbracht. Freunde, ihr könnt euch nicht sagen, nach 3 Stunden, du wüsstest ja gar nicht mehr, was du bitten sollst. Wirklich, nach 3 Stunden, wenn du denkst, jetzt bitte ich den Herrn um was, dein Herz ist so voll von Jesus und von der Herrlichkeit, von seinem verbrachten Werk des Kreuzes, du jubelst, du jauchzt, du tanzt, du springst, du bist so ergriffen von wie gut Jesus für dich ist, dass du gar, ich weiß gar nicht, was ich bitten sollte. Ich wüsste gar nicht, ich wüsste wirklich nicht, was ich bitten sollte. Alles, was mir das vollbrachte Werk des Kreuzes hat, ist erlebbar, wenn wir lernen, nach dem neuen Bund zu beten. Meine liebe Debbie, die ist schon in den Startlöchern. Die war so toll und geduldig, hat mir da eine Stunde in etwa zugehört. Debbie kommt jetzt hier. Wir werden jetzt den Heiligen Geist bitten, Dinge freizusetzen hier für euch. Meine lieben Freunde in Österreich, Deutschland und Schweiz. Liebe Grüße an Österreich. Ich habe ein E-Mail nur kurzflüchtig rüber geschaut heute Morgen. Ich habe leider nicht die Zeit, alle E-Mails zu lesen, zu beantworten. Irgendwann komme ich dazu. Macht euch keine Sorgen. Bitte verzeiht mir, wenn ihr warten müsst auf die Antworten. Die E-Mails, es kommen pro Tag ein paar hundert hinein zu mir und ich versuche da dem nachzukommen und das alles zu beantworten. Aber ich habe nur kurz gesehen, ein E-Mail aus Österreich von Monika Rohr. Liebe Monika, wenn du zuschaust, danke, danke, danke, danke, danke für dein liebes E-Mail, das du nach Liechtenstein geschickt hast. Ich habe nur kurz flüchtig gesehen, ein Mann aus dem hohen Norden, der hat auch gesagt, ein prophetisches Wort, das war für ihn, das hat ihn getroffen, das hat in seinem Herzen bestätigt. Wir sind dem Herrn sehr dankbar. Wir wollen klipp und klar sagen, wir nehmen uns für uns keine Ehre. Wir wollen keinen Applaus und wir wollen keine Ehre. Wir leben, um unserem Jesus von ganzem Herzen zu dienen. Wir leben unser Leben niederlegen für ihn und seine Herrlichkeit. Und wir wollen, dass seine Herrlichkeit sichtbar wird, überall da, wo wir hinkommen. Wir lieben euch so sehr. Gerd, es fällt mir schwer, nicht zu heulen, wenn ich dich da so vor mir sitzen sehe. Und liebe Diener auch. Ihr seid so wertvolle Leute. Ich wünschte so, ich könnte euch in den Flieger setzen und zu uns rüberbringen. Amen. Machen wir das mal? Machen wir einen Besuch in Brasilien? Ja? Vielleicht im Herbst, wenn das Wetter schön ist. Bei euch ist kalt, bei uns ist heiß. Da kommst du und sitzt du bei uns im Pool. Ich werde mir Zeit nehmen für dich. Extra Gerd und Diener. Ich nehme mir dein paar Tage Urlaub, ein paar Tage frei. Kommt doch zu uns. Ich zahle euch den Flug. Darf ich euch einladen? Ja? Ja, wir planen das. Wir bringen euch hier herüber zu unserem Präsidium. Heiliger Geist, wir danken dir. Wir lieben dich so sehr, Geist Gottes. Herr Jesus, wir lieben dich so sehr von ganzem Herzen. Du hast alles für uns gegeben, Herr Jesus. Du hast ein Leben niedergelegt, damit wir ein Leben im Sieg und im Überfluss erleben können. Herr Jesus, du hast einen großen Preis bezahlt, damit wir heute erleben können, wie herrlich und wie gütig und wie großartig du bist und wie wunderbar unser Vater im Himmel ist, der uns so sehr liebt. Heiliger Geist, wir sehnen uns nach dem Fließen und Wirken deiner Kraft und deiner Herrlichkeit und deiner Güte. Und wir entledigen uns unseres Selbst, damit du uns kleiden kannst mit Kraft, Herrlichkeit und Vollmacht, die nur von dir kommt, Geist Gottes. Und Heiliger Geist, wir sehen uns jetzt in Gaben der Weisheit und Offenbarung zu fließen, der Prophetie zu fließen, von Heiligen und Freisetzungen. Heiliger Geist, wir bitten dich und wir geben dir den Freiraum. Fließ, fließ, fließ, fließ jetzt durch diese Ätherwellen hindurch, durch diese Schallwellen hindurch. Fließe jetzt einfach. Danke und wir geben dir alle Ehre, Jesus Christus. Das ist unser Versprechen. Alles, was du durch uns tust, dafür werden wir immer deinen Namen verherrlichen und dich ehren. Danke, Jesus. Amen. Okay. Durch das Lernen von Portugies jetzt ist mein Deutsch total durcheinander, so werde ich es anders in Englisch sagen. I saw a picture of an island. Ich habe ein Bild gesehen von einer Insel. And then I understood that there's actually like a person that's living on this island. Und ich habe eine Person gesehen, die auf dieser Insel gelebt hat. Ich habe das in dem Bild verstanden. And then I saw that this meant that there's this person living totally isolated and cut off from everybody else. Und ich habe gesehen, dass diese Person völlig isoliert und von allen abgeschnitten gelebt hat. And they're very lonely and confused. Und die waren ganz einsam und auch verwirrt. And when I looked further, I saw Und als ich weitergeschaut habe, dann habe ich Folgendes gesehen, that this island wasn't really an island. dass diese Insel gar keine Insel war. That there was like the island, but then there was like this piece of land that was connecting it to the mainland. Da war eine Insel, aber in Wahrheit war da ein Stück Land, das diese Insel zur Landmasse verbunden hat. And this person thought that they're totally alone and there's no way back. Und diese Person hat gesagt, dass sie ganz allein, hat gedacht, dass sie ganz alleine ist und es gibt keinen Weg zurück. But I believe that the Lord wants to say to this person, Aber der Herr möchte zu dieser Person sagen, you need to leave your isolation, you need to go back. Du musst deine Isolation verlassen, du musst zurückgehen. You must go back to the fellowship of my children. Du musst zurückkehren zu der Gemeinschaft mit meinen Kindern. I mean, it doesn't have to be the same people that you left. Es muss nicht dieselben Leute sein, die du verlassen hast. But it has to be back to people so that you're in fellowship again. Aber du musst zurückgehen in die Gemeinschaft mit anderen Leuten. Because when you're cut off and alone, you're open to all kinds of horrible things. Denn wenn du einsam und alleine und verlassen bist, dann hast du dich selbst geöffnet für viele furchtbare Dinge. And the Lord wants you in fellowship with others so that you can be healed. Und der Herr möchte, dass du mit anderen Leuten in Gemeinschaft stehst, damit du geheilt sein kannst. So you don't have to be afraid. Du brauchst keine Angst haben. But you need to take the first step and start to go back. Aber du musst den ersten Schritt machen und zurückgehen. And then you will feel better. Und du wirst dich besser fühlen. And you will receive the things that your heart is looking for. Und du wirst die Dinge empfangen, wonach dein Herz Ausschau hält. Amen. Lieber Michael, ich habe ein Wort für dich. Stell dir vor. Michael, ich empfinde, wie der Herr zu dir sagen möchte, dass die Dinge, die du tust, nicht nur mit Exzellenz tust, sondern der Herr bringt dich in eine Zeit hinein, wo du die Dinge, die du tust, auch mit prophetischer Sicht tun wirst. Ich sehe, wie zu deinen natürlichen Gaben, die ja du so gut und ehrlich und gewissenhaft ausführst, dass der Herr dir da eine neue prophetische Sicht geben wird und du wirst plötzlich als prophetischer Mann in deinem Büro sitzen. Du wirst plötzlich, ich sehe richtig, wie du E-Mails beantwortest und im E-Mail der prophetische Geist hindurchfließen wird. Ich sehe, wie plötzlich der Heilige Geist durch dich sprechen wird und es werden Leuten im ganzen deutschsprachigen Raum werden tief berührt werden von deiner prophetischen Gabe, die nicht eine typisch prophetische Gabe ist, wie wir es gewohnt sind. Da steht jemand auf und er sagt, ich habe ein Wort vom Herrn, sondern die einfach in dein ganz natürlichen Alltagsleben im Büro, wo du stehst, ganz natürlich einfließen wird. Und ich sehe, wie du da stehst und wie dir am Anfang dich selbst ein bisschen anzweifelst und sagst, Moment mal, kann ich das überhaupt? Bin ich der überhaupt? Ich bin doch nicht der Prophet. Aber ich merke, wie der Herr dein Herz so richtig zu sich zieht, wie der Herr richtig so fast dich ködert und sein Herz so an sich zieht, dass es beginnen wird, ganz natürlich zu fließen. Und ich sehe auch, dass E-Mails werden zu euch ins Büro gesandt werden. Und wenn du diese E-Mails aufmachst und liest, dann wirst du das Reden Gottes klar zu hören beginnen und du wirst den Leuten Antworten geben, die vom Himmel kommen und nicht von Michael kommen und nicht von seiner eigenen Weisheit kommen. Und ich sehe, dass du eine ganz wichtige Schlüsselrolle spielst. Michael, ich empfinde so stark in meinem Herzen, so stark, was der Herr zu dir sagen möchte. Du hast eine so wichtige Rolle in dem, was Gott durch das Zentrum in Liechtenstein tut. Du darfst nicht daran zweifeln, dass du eine ganz wichtige Schlüsselrolle hast an den großen Verheißungen, die Gott euch gegeben hat als Gemeinde und die sich auch erfüllen werden. Und der Herr schätzt deine Treue und lohnt dich für seine Treue so sehr. Ist mir fast peinlich, aber ich habe noch ein Wort für euch als Gemeinde. Ich sitze in Brasilien und ich rede zu ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz. Den ersten Gottesdienst haben sich über 10.000 Leute angeschaut. Und jetzt sitze ich da und gebe für euch als Gemeinde ein Wort weiter. Aber was soll ich tun? Ich muss dem Heiligen Geist gehorchen. Aber ich spüre, wie der Herr zu euch als Gemeinde sagen möchte, dass ihr sollt euch bereit machen, dass Musik aus eurer Gemeinde ausgehen wird, die nicht nur ganz Deutschland und Österreich und Schweiz ergreifen wird, sondern die ganze Welt ergreifen wird. Ich sehe, wie in den nächsten Monaten der Lobpreis und die Anbetung einen ganz neuen Platz bekommen werden bei euch in der Gemeinde. Und ich sehe, wie eine ganze Anzahl von Liedern geschrieben werden bei euch in der Gemeinde. Ich sehe, wie neue junge Menschen hervorkommen, neue junge Menschen, die Talente haben, musikalische Talente, aber gemischt mit diesen musikalischen Talenten haben sie eine starke prophetische Salbung. Und aus eurer Gemeinde werden prophetische, starke Lieder herausgehen, die das gewaltige Wirken Gottes im deutschsprachigen Europa begleiten werden. Und es werden auch eine ganze Zahl englische Lieder geschrieben werden in eurer Gemeinde. Und ich empfinde, dass der Herr euch sagen möchte, macht euch keine Sorge, wenn die jungen Leute beginnen, englische Lieder zu schreiben. Denn das, was aus eurer Gemeinde hinausgeht an Musik, ist nicht nur für den deutschsprachigen Raum, es ist für viele andere Länder dieser Welt gedacht. Und es wird dieses Wirken des Heiligen Geistes begleiten, das ihr in diesen nächsten Jahren erleben werdet, das der Herr euch verheißen hat, unter dem ihr festhaltet. Und ich sehe auch Gerd und Christina für euch beiden. Ich sehe, wie der Herr euch die Schuhe auswechselt. So Schuhe auswechseln. Und als ich dieses Bild gesehen habe, diese Vision gesehen habe, und wie ich da gesehen habe, der Herr zieht euch die Schuhe aus. Was macht ihr denn? Ich habe das in deiner Vision, sehr, sehr klar gesehen. Entschuldigung. Ich habe das sehr, sehr klar gesehen. Der Herr zieht euch die Schuhe aus und er hat für euch beide, er hat zwei Paare wunderschöne Laufschuhe für euch, perfekte Laufschuhe. Und als ich sehe, dass der Herr euch die Schuhe auszieht und da die Laufschuhe hat, da hat so in meinen eigenen Gedanken war das, Herr, nicht Laufschuhe, die sind eh schon müde. Wenn die noch schneller laufen müssen, dann werden sie noch müder. Das waren so meine eigenen Gedanken. Aber ich habe gesehen, wie der Herr auf mich geblickt hat und gelächelt hat. Und während er auf mich gelächelt hat, hat er euch beiden die Schuhe ausgezogen. Und dann habe ich gesehen, dass er nach dem Ausziehen der Schuhe, hat er nicht sofort euch die Laufschuhe angezogen. Er hat euch beiden die Füße gewaschen. Und der Herr möchte euch sagen, ich wasche euch die Müdigkeit von euren Füßen. Ihr seid so treu in meinen Wegen gewandelt. Ihr habt so treu, seid ihr dem nachgefolgt, was ich euch gezeigt habe. So treu seid ihr immer wieder aufgestanden und in eure Schuhe geschlüpft, auch wenn es schwer für euch war. Und der Herr möchte sagen, ich wasche euch die Füße. Ich wasche euch die Füße, ich erfrische euch, ich tue euch gut, ich begegne euch auf eine neue Art und Weise. Und ihr dürft es genießen, eure Füße gewaschen zu haben. Und ich spüre da so, wie wieder fast ein leichtes Zurückziehen der Füße ist. Nein, Herr, nicht meine Füße waschen. Aber der Herr möchte sagen, lasst ruhig eure Füße ruhig hier liegen in meinen Händen. Ich wasche euch die Füße so lange, bis ihr euch wieder erfrischt habt. Und ich finde, dass der Herr sagen möchte, erst wenn die Füße erfrischt sind, dann gebe ich euch die Laufschuhe rauf, nicht vorher. Macht euch keinen Zeitdruck, macht euch keine Sorge. Jetzt ist nicht die Zeit für euch, die Laufschuhe zu geben, sondern jetzt ist die Zeit, die Füße zu waschen. Und ich sehe, dass der Herr die Laufschuhe erst dann auf die Füße gibt, wenn genau das eingetroffen ist, nach was euer Herz sich so sehr gesehnt hat, seit vielen Jahrzehnten. Und wenn das alles geschieht, werdet ihr bereit sein, mitzulaufen. Ihr werdet bereit sein, mitzulaufen, weil er eure Füße gewaschen hat. Und ich empfinde ganz klar, während ich dieses Wort so weitergebe, da spüre ich in meinem Herzen ganz klar, dass obwohl das ein direktes Wort für Gerd und für Tina ist, ich empfinde, dass Gerd und Tina auch symbolisch stehen für geistliche Väter und geistliche Mutter in diesem Land, die auch müde geworden sind. Und ich spüre, dass viele Menschen dieses Video sehen werden. Die haben in diesem Deutschland, und ich spreche jetzt nur zu Deutschland, ich spreche jetzt nicht zu Österreich und zu Schweiz, ich spreche nur zu Deutschland, dass viele Väter und Mütter, geistliche Väter und Mutter in Deutschland müde geworden sind. Und dass für euch auch dieses Wort jetzt gilt. Genauso wie Gerd und Tina geistliche Väter und Mütter sind, Mutter sind, genauso möchte der Herr zu den anderen geistlichen Vätern und Müttern in Deutschland sagen, lasst mich euch die Füße waschen und die Schuhe ausziehen. Und lasst mich euch auch wieder zubereiten, damit wenn die Zeit da ist, wonach ihr euch gesehen habt, damit ihr dann Laufschuhe auf den Füßen habt und nicht müde auf eurem Sitz sitzt. Heiliger Geist, wir danken dir so sehr für das, was du in Deutschland tust. Herr Jesus, wir geben dir so sehr die Ehre. Wie schreit unser Herz doch danach, dass die Herrlichkeit Gottes sichtbar wird im ganzen deutschsprachigen Raum und in ganz Europa. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt die Herzen der geistigen Väter und Mütter ergreifst, sie wiederum erfrischt. O Heiliger Geist, bring sie zu dem Punkt, wo sie sich ihre Füße waschen lassen. Einfach in Ruhe und Frieden ihre Füße waschen lassen, damit zur richtigen Zeit die Laufschuhe für ihren Füßen sein können. Danke, Heiliger Geist. Danke. Ich sehe, wie eine ganze Anzahl von Leuten von Magenproblemen geheilt werden. Ich sehe Magengeschwüre geheilt. Ja, Sonnenbrennen. Ich sehe das gleiche, Magengeschwüre. Sonnenbrennen. Oh, Debbie hat gesagt, ja, sie hat soeben gesehen vom Heiligen Geist, wie der Herr Sodbrennen heilt. Also ich sehe, wie ganz viele Magenprobleme geheilt werden. Magengeschwüre werden einfach verschwinden. Sodbrennen, chronisches Sodbrennen wird verschwinden. Ganz schlimmes chronisches Sodbrennen, es brennt so richtig rauf, sogar bis in die Speiseröhre. Ich sehe, wie Nahrungsallergien vom Heiligen Geist geheilt werden. So richtig ganz arge Nahrungsallergien. Ich sehe, wie Magenschleimhäute wiederhergestellt werden, wo Leute Probleme haben, gewisse Dinge zu essen. Heiliger Geist, wir erwirken nichts. Du hast alles erwirkt durch das vollbrachte Werk des Kreuzes und dafür danken wir dir. Nicht durch Kraft, nicht durch Macht, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Und Heiliger Geist, wir ehren das, was du jetzt tust. Wir ehren das, was du jetzt tust, diese Wunder. Wir sagen einfach danke für diese Heilungen der Magengeschwüre. Danke für dieses Sodbrennen, das jetzt weggeht. Danke für diese verletzten Magenschleimhäute. Vater, wir nehmen Autorität über jeden Krankheitsgeist, der versucht, sich an deinem Volk, an deine Kinder zu haften. Und wir sagen, diese Autorität, die steht dir nicht zu. Heiliger Geist, wir sagen einfach danke für die Wunder. Wir befehlen jetzt, diese Heilungskraft Jesu Christi zu fließen in die Körper dieser Menschen hinein und diese Magenbeschwerden jetzt augenblicklich zu lösen. Wir sprechen zu diesen Mägen, seid geheilt, seid los und seid frei. Ich spüre hier im oberen Bereich dieser Magengegend, also so ganz im oberen Bereich, wo so das Zwerchfell ist, da spüre ich, dass jemand genau jetzt von starken Schmerzen freigesetzt wird, im oberen Bereich. Die Schmerzen, die lösen sich völlig aus. Du spürst eine Freiheit und eine Leichtigkeit und du bist völlig geheilt. Ich sehe auch eine Person, die gestürzt ist, die vor kurzem gestürzt ist. Und bei dem Sturz hast du dir deinen Knöchel sehr stark verletzt. Und es ist etwas besser geworden, aber es ist nicht gut. Und es ist etwas, was dich plagt, was dich quält und was dich auch sehr traurig gemacht hast. Und ich sehe, wie die Hand des Herrn deinen Knöchel so richtig nimmt, so richtig die Hand des Herrn um deine Knöchel herum geht und wie die heilende Kraft Gottes in deinen Knöchel fließt und wie du laufen wirst ohne irgendein Problem. Heiliger Geist, wir danken dir, wir setzen dieses Wort jetzt frei, wir deklarieren, Knöchel, sei geheilt, sei los, sei frei von deinem Leiden. Ich habe ein Wort für die Frauen, für viele Frauen im deutschsprachigen Raum. Wenn das für dich ist, dann wirst du das wissen und du wirst es ergreifen in deinem Herzen, du kannst das für dich annehmen. Aber ich sehe im deutschsprachigen Raum ganz, ganz viele Frauen, die frustriert sind bis zum geht nicht mehr. Also ich sehe so viel Frust, der sogar in vielen Frauen sich in Depression umgewandelt hat. Die Depression, mit der du heute kämpfst, die hat begonnen mit dem Frust. Und der Frust, der kam daher, dass du übersensibel bist. Du bist so, so sensibel. Und du hast nie gelernt, mit deiner Sensibilität richtig umzugehen. Und diese Sensibilität hat dich frustriert und der Frust hat dich in Depressionen gebracht. Und ich sehe, dass ich für eine ganze Anzahl der Frauen, nicht nur für eine oder zwei, für eine ganze Anzahl. Der Herr möchte dir Folgendes sagen, möchte euch Folgendes sagen. Anstatt verzweifelt und frustriert zu sein über deine hohe Sensibilität, möchte ich, dass du jetzt einfach Buße tust, in dem Sinn, dass du dich abwendest und umdenkst, dass diese Hochsensibilität etwas Schlechtes ist, denn es ist ein Geschenk Gottes, das er dir gegeben hat. Der Herr möchte dir sagen, ich habe dich so hochsensibel gemacht, ich habe dir dieses Geschenk gegeben und ich möchte dieses Geschenk für mich verwenden. Dadurch, dass du so viele Verletzungen erlebt hast, dadurch, dass du so oft enttäuscht wurdest durch deine hohe Sensibilität, dadurch hast du dein Herz verschlossen, die Stimme Gottes zu hören, aber dein Herz ist dadurch offen, alles andere aufzufassen, was um dich herum schwirrt. Und der Herr möchte dir sagen, das ändere ich. Das ändere ich, indem du einfach anerkennst, dass du dich abwendest von diesem Verschließen mir gegenüber und diesem Öffnen von allen anderen Dingen um dich herum. Und der Herr möchte dir sagen, wenn du im kindlichen Vertrauen wieder zurück zu mir kommst und mir Danke sagst für diese Hochsensibilität, sie dankend als Geschenk von mir annimmst, dann wirst du sehen, wie mein Heiliger Geist dich lehren wird, mit dieser Hochsensibilität so umzugehen, dass viele andere Menschen gesegnet und freigesetzt werden. Und ich sehe richtig, wie der Feind das Gute, was Gott gegeben hat, diese Hochsensibilität, der Feind hat das genommen und hat das ins Böse umgedreht. Ich sehe, wie die Hand des Feindes über die Münder von vielen Christen liegt. Durch seine Lügen und durch seine Verführungen hat der Feind den Mund vieler prophetischen Frauen geschlossen. Und das ist ein Wort speziell für Frauen. Viele Frauen, die hochsensibel sind und eine prophetische Stimme haben, die haben ihre prophetische Stimme nicht mehr erhoben. Oft gab es da Missverständnisse, oft gab es da Verletzungen von anderen Leitern, die gesagt haben, hör doch auf zu prophezeien, das ist nicht von Gott. Und der Herr möchte dir sagen, du musst diese Sache loslassen, du musst vergeben, du musst loslassen und du musst mir vertrauen, dass ich deine prophetische Stimme so verwenden kann, wie ich es verwenden möchte. Vater, wir rufen diese Frauen hervor aus diesem Gefängnis. Wir rufen sie heraus. Wir sagen, sei frei. Du hast die Freiheit, hochsensibel zu sein. Du hast die Freiheit, vom Herrn verwendet zu werden. Du hast die Freiheit, das loszulassen und dem Herrn in die Hand zu geben. Herr, wir danken dir. Meine lieben Freunde, es ist bei mir 12.06 Uhr bei mir hier. In 2 Stunden geht es schon wieder weiter. Danke fürs Zuhören, danke für die Geduld. Wir werden am Abend bei euch, am Nachmittag bei mir, werden wir weitermachen, wie wir im Neuen Bund wahrhaftig beten, wie wir das annehmen für uns und wie wir auch in Gebetslegen haben, das Spaß macht, das Freude macht und das auch erlebte Antworten hat. Danke, danke, danke, lieber Gerd. Wir lieben euch.